Lange schon sehen alle begehrlichen Köpfe Europas nach der spanischen Erbschaft hinüber. Die Habsburger verfügen hier immer nur und erst im letzten Moment über einen männlichen Erben. So werden die Heiraten der Königstöchter bedeutungsvoll. Anna Maria, die Tochter Philipps III., ist die Gemahlin Ludwigs des 13. und Mutter Ludwigs des 14. geworden. Ihre jüngere Schwester Maria Anna, die Gemahlin Ferdinands des 3. und damit die Mutter Leopolds. Leopold wieder hat sich mit Margareta Theresia, der Tochter Philipps des 4., Ludwig der 14. aber mit ihrer älteren Schwester Maria Theresia vermählt. Nach dem Testament und Ehekontrakt ist die österreichische Braut allein erbberechtigt, wenn auch Ludwig den kontraktlichen Verzicht seiner Gemahlin, den die spanischen Cortes bestätigen, niemals ernst genommen hat. Das Ganze ist eine Machtfrage, die, wenn sich keine gütliche Lösung findet, auf den Schlachtfeldern ausgetragen werden muss. Auch Max Emanuel von Bayern stellt für seinen aus der Ehe mit Maria Antonia, der Kaisertochter, geborenen Sohn Josef Ferdinand, Erbansprüche. Der Kaiser sucht bereits nach der Unterstützung der Westmächte, denn er erhebt nun auf die ganze Erbschaft Anspruch. Aber Wilhelm von Oranien ist ebenso wie Ludwig der 14. für Teilung, damit der Habsburgern nicht zu mächtig wird. In diesem Streit wachsen die Aussichten des bayerischen Bewerbers. Der Teilungsvertrag der Seemächte, der dem Kaiser nur Mailand, das übrige Italien aber Frankreich, alles übrige dem bayerischen Kurprinzen zuspricht, ist für Leopold unannehmbar. Der Tod des Kurprinzen 1699 wirft indessen alle Teilungspläne über den Haufen. Neue Vorschläge der Seemächte werden überholt, indem der kinderlose letzte spanische Habsburger Karl, der Schwager des Kaisers und des Franzosen, auf Druck der spanischen Geistlichkeit und der Nationalpartei sowie auch der französischen Diplomatie den Enkel Ludwigs, Philipp von Anjou, zum Gesamterben einsetzt. Als dann Karl am 1. November 1700 stirbt, entsendet Ludwig den Enkel nach Madrid, wo er sich durchzusetzen vermag. Der Franzosenkönig weist die Seemächte ab, die für sich Vorteile, für Österreich Entschädigungen fordern. So unterstützen diese den Kaiser, der bereits zur Verteidigung seiner Ansprüche rüstet. Am 7. September verpflichten sich die Seemächte in der mit dem Kaiser abgeschlossenen großen Allianz, diesem zum Besitz der spanischen Nebenländer zu verhelfen. Im Reich wird den Kaiser der Brandenburger unterstützen. Leopold hat dem prachtliebenden Friedrich III. Die bedeutungsvolle Zustimmung gegeben, sich die Krone eines Königs in Preußen aufs Haupt zu setzen. Und am 18. Jänner 1701 findet in Königsberg die Krönung statt. Das Haus Hannover, dem die Nachfolge in England nach dem Tod der kinderlosen Königin Anna gesichert ist, tritt gleichfalls der großen Allianz bei. Auch Kursachsen, der Pfälzer, Mainz, Trier und der Landgraf von Hessen, ebenso die vorderen 5 Reichskreise. So kann der Reichskrieg gegen Frankreich erklärt werden. Nur Max Emanuel wendet sich gegen Verheißung der erblichen Statthalterwürde in den Niederlanden, der Erwerbung der Kurpfalz und von Pfalz-Neuburg mit der Königswürde im August 1702 Frankreich zu, ebenso sein Bruder Josef Clemens, der Erzbischof von Köln. So beginnt ein Krieg, reich an blutigen Schlachten und Opfern aller Art, nicht um die höchsten Güter von Völkern zu verteidigen, sondern um das Machtbedürfnis von Staaten und Herrscherhäusern zu erfüllen. Der Begriff des Volkes ist versunken vor der Berechnung der zu erobernden Länder, ihres Reichtums und der Vorzüge ihrer Lage. Objekt sind nicht so sehr die spanischen Länder mit ihren in heißen Kämpfen gestellten Nationalstolz, sondern die italienischen Gebiete, die ebenso reich wie hilflos sind, und die fruchtbaren spanischen Niederlande, beide als ihrer Seele beraubte Spielbälle des Tausches oder der Eroberung, bald dem einen, bald dem anderen als Nebenländer zur Erhöhung der Steuerkraft und des Flächeninhaltes seines Gebietes angegliedert. Sinn und Sendung im Kampf des Habsburgers liegt nur darin, durch sein Einstehen das Überhandnehmen der französischen Macht einzudämmen und ihr Übergreifen auf Italien zu verhindern, endlich darin, dass durch die harten Schläge, die der unvergleichliche Prinz Eugen führt, auch die Franzosen erfahren, dass unser Volk ebenso wie sie ein Recht auf Ruhm und Ehre besitzt. Indessen die Verbindung des zweiten Kaisersohnes Karl mit der spanischen Krone, für die nun gestritten wird, war für Österreich wie für das Reich ein Unsegen. Karl, später deutscher Kaiser geworden, hat sich, geblendet durch den Glanz des spanischen Hoflebens, zeitlebens mit spanischen Günstlingen umgeben und sein Wiener Hofleben hispanisiert. Rasch haben die Franzosen die italienischen Länder besetzt. Aber der Kaiser entsendet, Mailand als heimgefallenes Reichslehen erklärend, dem Prinz Eugen nach dem Süden, der sich trotz der französischen Übermacht den Übergang über die Berge erzwingt, über den Po vordringt und die Franzosen bei Carpi und Hierage legt. Im Februar 1702 wird der prahlerische französische General Villeroy mitten aus seinem Hauptquartier durch eugensche Reiter herausgeholt und als Gefangener eingebracht. Gegen seinen Nachfolger Vendôme kann sich der Prinz trotz dessen großer Übermacht bei Luzara behaupten. Dann eilt Eugen nach Wien, um die elenden Missstände in der Ausrüstung abzustellen. Er wird zum Präsidenten des Hofkriegsrats ernannt. Die Kaiserlichen in Italien führt Guido von Starhemberg in kühnem Fahnenmarsch nach Savoyen. Auf dem deutschen Kriegsschauplatz ist der kölnische Wittelsbacher durch ein Heer von Preußen, Pfälzern und Holländern niedergeworfen worden. In Süddeutschland aber muss sich der tapfere Ludwig von Baden nach schönen Erfolgen vor der starken Bedrängung durch die Franzosen hinter die Stollenhofer Linien von Bühl bis Stollenhofen zurückziehen. Der Franzose geht über die Schwarzwaldpässe und vereinigt sich mit Max Emanuel. Dieser soll sich, nach dem französischen Kriegsplan durch Tirol vorstoßend, mit dem Marschall Vendôme vereinigen, wird aber durch die Erhebung des Tiroler Landvolks 1703 unter Martin Sterzinger aus dem Land geworfen. Doch stößt er bald darauf bis Passau vor, während Ludwig von Baden durch französische Übermacht gebunden ist. In Ungarn erhebt sich Franz II. Rákóczi. Aber die große Allianz stärkt sich durch den Beitritt von Portugal und Savoyen. Der Kaiser tritt seinem Sohn seine Rechte auf Spanien ab, doch werden die Reichsrechte auf Mailand durch den römischen König Joseph vorbehalten.